Papier. Du weißt ja nicht, wie's Wetter wird, und wer sagt dir, dass es woanders netter wird für eine Frau in deinen Jahren? Birgt doch die Großstadt allerhand Gefahren. Tante, vielleicht begegnet dir der schwarze Mann. Tante, vielleicht fällt dich ein wilder Tiger an. Sei doch nicht so unvernünftig, du kommst an die Kette künftig. Tante, bleib hier, das wäre nett von dir.